Ein Sprecher des Nördlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni veröffentlichte am 16. Juni eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Anlässlich des 16. Jahrestages der Verkündung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni hielt das gemeinsame nationale Komitee vom 15. Juni in der vergangenen Mitte Mai eine Versammlung der Vorsitzenden von Nord, Süd und Ausland ab und machte der in- und ausländischen Öffentlichkeit die Vereinbarung über die Veranstaltung der diesjährigen gemeinsamen nationalen Feierlichkeiten zum 15. Juni zugänglich. Das südkoreanische Pakun-Regime, das die Versammlung der Vorsitzenden von Nord, Süd und Ausland des gemeinsamen nationalen Komitees vom 15. Juni vom Anfang an nicht mag, untersagte die Teilnahme der Vertreter des südlichen Komitees an der Versammlung. Als diese durch mutige Entscheidung an der Versammlung teilnahmen, kriminalisierte das Regime grundlos diese gerechte Handlung und belegte jede mit Geldstrafe. Das südkoreanische Regime lehnte sogar die Bitte der Delegation des südlichen Komitees vom 15. Juni um Besuch im Norden für die Teilnahme an den gemeinsamen nationalen Feierlichkeiten vom 15. Juni in Kaesong ab. Die Maßnahme des Pakun-Regimes, den Besuch der südlichen Delegation im Norden und die gemeinsamen nationalen Feierlichkeiten verhindert zu haben, ist ein unverzeihliches Verbrechen, das der Tendenz des Zeitalters zuwider, den sehnlichen Wunsch und das Streben der Landsleute nach der Wiedervereinigung des Landes grob verletzt, sowie eine offene Negation der Nord-Süd-Vereinbarungen. Derzeit werden in Südkorea die Kampagnen gegen die Wiedervereinigung durchgeführt, die an die Zeit des Reformfaschismus erinnert, wo die Menschen inhaftiert und erbarmungslos hingerichtet worden waren, wenn sie von Wiedervereinigung gesprochen hatten. Kontakte und Verkehr zwischen den Landsleuten werden grundlos untersagt, was völlig unnormal ist. Die Tatsachen zeigen erneut eindeutig, dass das Pakun-Regime gegen die Versöhnung und den Zusammenschluss der Nation und gegen Frieden und Wiedervereinigung orientiert ist und die Nord-Süd-Beziehungen in die Katastrophe treibt. Das gemeinsame nationale Komitee vom 15. Juni wird unter dem Banner der gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung in fester Solidarität und Geschlossenheit mit den Organisationen verschiedener Kreise und Schichten im In- und Ausland die Herausforderungen der gegen die Wiedervereinigung orientierten Kräfte zurückweisen und eine neue Blütezeit der Versöhnung, Geschlossenheit, des Friedens und der Vereinigung, ein zweites Zeitalter vom 15. Juni auf alle Fälle einleiten.